Telekom Fernsprecher Allee Straße 59 Remscheid an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Holzelefant, der anscheinend für Kinder gedacht ist, um sich darauf zu setzen, darauf zu reiten, wie auch immer, sowie ein grüner Müllbehälter mit einigen Aufklebern, unter anderem ein Aufkleber mit der Aufschrift www.kultschock.de sowie ein weiterer Aufkleber mit der Aufschrift Rocknacht, wann? Am 16. Juni 2007 um 20 Uhr, wo? Im Autonomen Jugendzentrum Bahndamm, Wurfshagener Straße 11 in 42929 Wermelskirchen. Eintritt 5 Euro. Und es spielten dort Beachy Head, Pornrock aus Hamburg, Crossbones, Nitrock aus Wuppertal, Liquid Garden, Psychedelic Hard Rock aus Wermelskirchen, Stone Wedge, Desert Rock'n'Roll aus Leipzig. Ansonsten neben dem üblichen Kleinmüll hier in der relativ ruhigen Sonntagsfußgängerzone in der Provinz keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.